Vielen Dank für das Angebot. Aber ich bevorzuge Blondinen. Wir sehen uns bestimmt wieder. Die Königin kommt. Die Königin kommt. Das ist die Königin? Oh nein. Das ist Sun, der Hauptmann der Königin. Und du bist auserwählt. Auserwählt! Auserwählt! Ich? Wofür? Wenn man dich auserwählt, stell keine Fragen. Lass es geschehen, lass es geschehen. Wenn man dich auserwählt, den Weg zu wagen, musst du ihn gehen, musst du ihn gehen. Wenn man dich auserwählt unter den Schönen, zögere nicht, wenn man dich auserwählt, dich zu verwöhnen, beeile dich. Dem Ruf zu folgen wird sich lohnen, und ich bring dich in eine andere Welt. Du erlebst Abenteuer, geheimnisvoll, mystisch und neu, weil du auserwählt bist von der schwarzen Königin. Yeah. Als Spielzeug gewählt bist für die schwarze Königin. Yeah. Auserwählt, stell keine Fragen, lass es geschehen, lass es geschehen. Wenn sie dich auserwählt, darfst du es wagen, zu ihr zu gehen, zu ihr zu gehen. Wenn sie dich auserwählt, dann blicke unter ihren Schleier, ihren Schleier. Wenn sie dich auserwählt, erwarte Wunder und dem Ruf zu folgen, ein neues Leben fängt jetzt für dich an. Es wartet Überraschung, eine neue Welt, die dir gefällt, weil du auserwählt bist von der schwarzen Königin.